SWR 2 Hörspiel am Sonntag. Ein paar Dinge, die ich loswerden wollte, lautet der Titel des Hörspiels, das wir heute senden. Der Theatermacher, Regisseur und Autor Dirk Lauke hat es im Jahr 2017 für SWR 2 geschrieben und mit Charlie Hübner und Sebastian Urzendowski in den Hauptrollen inszeniert. 1982 zwischen Halle und Leipzig in Schkeuditz geboren, wurde Lauke vor vielen Jahren von Tankred Dorst als Nachwuchsdramatiker entdeckt und zu den Salzburger Festspielen eingeladen. Preise und Auszeichnungen folgten, 2006 der Kleist-Förderpreis, 2007 die Ernennung zum Nachwuchsautor des Jahres durch die Zeitschrift Theater Heute, 2009 der Lessing-Preis des Freistaates Sachsen, 2010 der Dramatikerpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft und 2011 der Georg-Kaiser-Förderpreis. Ein paar Dinge, die ich loswerden wollte, entstand nach Motiven aus Laukes Roman mit sozialistischem Gruß und spielt im Jahr 2002 in Bitterfeld, zur Zeit des sogenannten Jahrhunderthochwassers. Der junge Protagonist Philipp muss nach seinem Abitur im Rahmen einer ABM Rindenmulch im Park verteilen. In der Hoffnung, sich mit dem Material an einer Kunsthochschule bewerben zu können, nimmt Philipp seine gesamte Umgebung auf Band auf. Neben den Schimpftiraden seiner ABM-Leidensgenossen Jutta und Thilo, vor allem die hübsche, aber sehr spröde Krankenpflegerin Nicole und außerdem seinen Vater Hermann. Der schiebt den Blues, seit Philipps Mutter vor Jahren in den Westen abgehauen ist, wird aber jetzt, wie sein Philipp, richtig kreativ und schreibt einen Brief an die einstige DDR-Volksbildungsministerin Margot Honecker. Ausgerechnet von ihr erhofft er sich Hilfe für seinen scheinbar antriebslosen Sohn. Und ausgerechnet der soll den Brief zur Post bringen. Doch Philipp lässt seinem Vater eine eigenwillige Antwort zukommen. Wohnhäuser leer, Schulen leer, Kindergarten, Werkstätten leer, leer, leer. Leergefegte Straßen gehören hier zum Sonntag wie Mehlschwitze zum Schweineschnitzel. Morgens 9:30 auf dem Marktplatz? Fragen Sie mal jemanden nach den positiven Aspekten in der Region. Kriegen Sie völlig ironiefrei zur Antwort, wie sie die Wurst hier machen. Irgendwann soll dieses Riesenbaggerloch vor der Haustür, die Götsche, voll Wasser gelaufen sein, in 10 Jahren oder so. Das wird dann eine schöne mediterrane Seenlandschaft. Naherholungsgebiet. Bitte auf Heldwolfen. Alles klar. Die drehen schon ordentlich an der Uhr. Und das nicht erst seit heute. Generation für Generation packt immer noch eine Schippe mischugner Ideen und bekloppter Vorstellungen auf einen großen Berg Wahnsinn, der irgendwann umkippen muss. Hoffentlich. Und hoffentlich bin ich dann schon weg. Sehr geehrte Frau Honecker, bevor Sie lange überlegen, wir kennen uns nicht. Und bevor Sie lange bezweifeln, in welcher Absicht ich Ihnen diesen Brief verfasse, möchte ich meine Versicherung aussprechen. Oh, kriegst den Kopf nicht zu, wo ist denn jetzt der Doppelpunkt hier? Ja, Doppelpunkt. Nur in den denkbar positivsten. An Ihre Rede, die Sie als Minister für Volksbildung anlässlich einer Kreissportveranstaltung hier in der Region hielten, denke ich noch gerne zurück. Ausrufedings, Klammer auf, in letzter Zeit öfters, Klammer zu. Es ging darin darum, den Einzelnen beförderlich zu sein, um ihn an sein äußerstes... verdammte Kacktasten, wo ist denn das SZ hier? Ich werde zum Schwein, Junge! Ja. Das ist mein Vater. Meine Mutter hat uns vor ein paar Jahren verlassen. Am Anfang war sie nur für eine Saison auf Arbeit in Bayern. Sie fuhr das erste Mal in ihrem Leben ICE. Mein Vater rannte mit einem Fresspaket wedelnd über den Bahnsteig. Im zweiten Jahr wollte sie für den Urlaub nach Hause kommen. Ist sie nicht. Sie können sich vorstellen, was ich von Bayern halte. SZ. Ich mache mir Sorgen um meinen Sohn. Der allgemeine Z-Zustand unserer heutigen Jugend scheint mir von Egoismus oder Richtungslosigkeit geprägt. Im speziellen Fall von meinem Nachwuchs ist die Sachlage noch verschärfter. Die Richtungslosigkeit ist in Langeweile umgeschlagen, die Langeweile in völliges Abhandengekommensein von Sinn. Unterstrichen. Frau Honecker, ich wünsche mir ein paar erhellende Worte von Ihrer Seite. Was raten Sie einem Vater wie mir? Fragezeichen. Ich habe nicht vor, Sie mit tiefen psychologischen Palaver zu nerven. Vielleicht hört es sich so an, als wäre mir für eine Bewerbung an Ihrer Uni nichts Besseres eingefallen, wo es hier ja doch genug Nazis und Verschwörungstheoretiker gibt. Weiß Gott, vielleicht ist es so. Ich habe halt nicht mehr anzubieten als ein paar Dinge, die ich loswerden wollte. Ein paar Dinge, die ich loswerden wollte. Hörspiel von Dirk Lauke. Mit sozialistischem Gruß, Ihr Hermann F. Odetzky. PS. Sollte es Sie einmal in die Region Bitterfeld verschlagen, sehen Sie sich jederzeit als Gast von mir und meinem Sohn bei Kaffee und Kuchen herzlichst willkommen. Klammer auf, Marmelade aus dem nahen Zürich ist immer noch die Wucht. Klammer zu. Wenn Sie dies... Ey, kannst du nicht eine Sekunde deinen Schatten aufhalten? Ich bin's. Du Scheiße. Philipp, los, Alter. Nimm's mal wieder auf. Und... Was? Für mich was zu trinken bestellen? Die reagieren da nur auf Schwänze und auf Frauen noch ein bisschen aggressiv. Was? Was ist mit dir los? Rutsch dir mal ein Stück, du Gehsteighocker. Ist das ein Tagebuch? Ob das ein Tagebuch? Nein, ich hab nur... Ja, einer von denen, die ein Reklamheft in der Hosentasche tragen. Nein, ich hab nur was aufgeschrieben. Faust. Also geschrieben. Ah ja, klar. Ja, ich finde ja die Permeabilität der Heidegger-Verlösungen am Arsch. Hä? Heidegger. Ach, nee, ich studiere nicht. Also, noch nicht. Was ist das für ein Ding? Sieht aus wie ein Taser. Bitte, Vorsicht. Das ist, nein, bitte ist das nicht. Ein, nicht sag mal, ey, das ist ein Aufnahmegerät. Also, so ist eine Art Soziologieprojekt? Nein, glaube ich nicht. Was? Ich studiere leider noch nicht. Bewerb mich erst. Na, wieso leider? Na, im Moment mache ich noch eine ABM, also eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja, ich weiß, was eine ABM ist. Aber wofür bewirbst du dich denn? Wofür? Kunstzeug. Ich kann unter Leuten ganz gut nachdenken. Ja, Kunst. Ja, es gibt genug Kaputte. Bitte? Ich sag, es gibt genug Kaputte. Ja, brauchst du bloß aufnehmen. Wie, meinst du hier oder was? Ja, überall. Ja. Was? Ja, wäre eine Idee. Irina. Philipp. Irina Isabella. Mann, Scherz. Ich bin Nicole. Kann ich jetzt ein Stück von deinem Bier haben, Philipp? Oder bist du da auch so schüchtern? Schüchtern? Na nur in der Ausführung. Du bist schön. Prost, du Sack. Ich sag, du bist ganz schön schön. Alter, das ging auf die Hose. Nicole ist Krankenpflegerin. Und da fällt dir nichts Besseres ein, als mich zu belatschern? Jedenfalls knallten erst unsere Blicke, dann unsere Schneidezähne aufeinander. Mann. Oh, nee. Was? Was ist denn los? Ich muss bloß... Meine Mitbewohnerin hat ein Problem mit ihrem Freund und ich hab doch gesagt, don't fuck in the factory. Die sind beide beim Amt. Ist das jetzt so wichtig? Oh, der Typ ist keine Zeile wert. Schieß ihn doch endlich ab. Kannst auflassen, geht gleich weiter. Was war das denn jetzt? Ich hab's mir überlegt, ich muss. Die freie Kunst erträgt's wohl nicht, wenn ich meine beste Freundin aus der Scheiße ziehe. Du hast doch gesagt, er ist keine Zeile wert. Genau das sag ich ihr doch. Ja, hier. Zum dritten Mal, das ist doch schon die dritte SMS. Na und? Wenn es noch vier werden, was ist denn dabei? Ja, das meine ich, genau das meine ich. Ich verstehe einfach nicht, was du für ein Fass aufmachst. Bist du noch Jungfrau oder was? Vergiss es. Shit. Nee. Ja, vielleicht soll es einfach nicht sein. Entschuldigung. Ey, entschuldige, ich weiß, es ist nicht lustig. Entschuldige, tut mir leid. Wieso muss ich immer nur an so komplizierte Typen geraten? Mann, wo willst du denn hin? Ey, komm wieder her, du Idiot! Vielleicht ist es nicht schlecht, wenn ich an dieser Stelle ein paar theoretische Kenntnisse einfließen lasse. Zum Beispiel das Ding von Billy Wilder. Der träumt diese großartige Story, wacht auf, schreibt einen Zettel. Am nächsten Morgen steht da, Junge trifft Mädchen. Wenn Sie mich fragen, ist das keine Geschichte. Es fehlt das Aber. In meinem Fall heißt es so. Philipp! Mann! Naja, man trifft sich im Leben bekanntlich wie oft? Apropos. Und verpiss dich, du Faschesau! Philipp, was los, Alter? Nimm's mal wieder auf. Zum Hintergrund, Ralf war unser Dealer. Vor kurzem ist er aufgeflogen und wartet auf ein Verfahren. Und er war die längste Zeit mit einem Mädchen zusammen, das eigentlich so nüchtern war wie ein Stück Knäckebrot. Sahne. Früher oder später wird er von ihr reden. Ralf kommt immer auf seine Themen zu sprechen. Es sind Drogen, Sanne und Sebastian. Von Sebastian denkt er, dass er es war, mit dem Sanne ihn betrogen hat. Philipp, was los, Alter? Nimmst du mal wieder auf, oder was? Hast du gerade Henninger gesehen, Mann? Den jetzt mal vors Mikro zerren sollen, Alter. Wen? Na, Henninger. André Henninger. Sag bloß, Digga, den kennst du nicht mehr? André Henninger? Der hat doch The Bastion, Sebastian vermöbelt. Sebastian ist in Berlin. Nee, davor, Junge. Davor, als er noch da war, hat André den Dicken ins Gesicht getreten, dass er 6 Wochen Tütensuppe geschlürft hat. Jetzt rennt er rum und fragt jeden, ob er für den 5er MPD wählt. André jetzt, nicht die Bestie. Und, machst du? Kacken, Alter? Nee, man... Du? Bist du in den Schatten gezogen, oder was? Man kriegt dich ja gar nicht mehr zu sehen. Ne? Viel zu tun. Na, hoffentlich wechselst du bei dir Hände. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, mein bester Kumpel meint mich wie ein Aussätzigen, weil er weiß, mit wem meine Alte was hatte. Hat sie nicht irgendwo eine Ausbildung angefangen? Ausbildung, ja. Es gibt ein unklares Ereignis während eines Metal-Festivals, von dem offensichtlich keiner mehr sagen kann, was da eigentlich passiert ist. Und danach sieht's so aus. Sebastian haut ab, Sanna haut ab. Und du tauchst hier bloß auf, wenn du was von mir brauchst. André Henninger, das war doch der Typ mit den Narben auf dem Knöchel, oder? Lenk mal nicht vom Thema ab, wirklich. Erzähl doch mal von den Narben. Am besten hier auf dein scheiß Gerät, oder was? Und dann, was machst du damit? Hinterher sind wir alle Assis und so. Nee, danke, Alter. Also wenn, geht's eh um Typen wie Hellinger. Weißt du was? Du hast einen Denkfehler in deiner Bewerbung. Ah ja? Ja, einen gewaltigen. Du willst hier abhauen. Und dafür brauchst du nämlich ausgerechnet die Typen wie Hellinger und mich, die nämlich hier geblieben sind. Vergiss doch mal Hellinger. Wir können auch über was anderes reden. Moment, du hast Moment, eh Moment. Du brauchst uns. Und da willst du mir verklickern, dass die, die abhauen, nicht alles hinterfotzige, selbstsüchtige Arschlöcher sind? Nichts gegen dich. Aber nenn mir einen guten Grund, warum ich das machen soll. Weil wir Freunde. Ja, wir Freunde. Red weiter. Ich kann ja genauso wenig zwingen, mir was zu erzählen. Aber gewissen Zwischenfälle auf einem Metal-Festival... Ich weiß wirklich nicht, was du immer mit diesem Kack-Festival willst. Wann weiß ich das? Keine Ahnung. Vergiss es einfach. Im Unterschied zu dir bin ich wenigstens käuflich. Und ein Zwanni könnte meine Zunge lockern. Du willst 20 Euro von mir. Ja, am Ende wirst du reich und berühmt mit meiner Stimme. Ist nicht viel Zeug. Ich hab echt keine Kohle mehr. Ne? Ist ja ungesammelt. 5er. Ja, Vorschuss nehme ich. Das ist echt ein Schuss. Für den Endsieg. Ey, und ich schwör dir, wenn ich rauskrieg, mit wem die was hatte, dem jage ich André Henninger auf den Hals. Hast du das? Ja. Ich leg mal vorsichtig die Karten auf den Tisch. Das Metal Festival findet jedes Jahr statt. Bevor alle hier weggezogen sind, wollten wir es so laut krachen lassen, dass keiner mehr wusste, wer er eigentlich war. Genau das ist passiert. Ralf sprang zugedröhnt bis Oberkante Unterlippe durch die Botanik, sogar Sanne war nur am Schütten. Und ich lag, wie immer, schon völlig breit in, jetzt kommt's, meinem und Sebastians Zelt. Als ich aufwachte, beugte sich Sanne über mich und sagte, dass ich die Klappe halten sollte. Das habe ich gemacht. Knutschen, fummeln und ehe es so zur Sache geht, also so richtig zur Sache geht, wie soll ich das jetzt sagen, ist sie eingeschlafen. Ich dachte, sie liegt im Koma. Rüttel an ihr rum, aber die war halt einfach eingeschlafen. Ich bin raus und habe die Klappe gehalten. Bis heute. Ups. Ja, und von da an fand ich es eine gute Idee, mit dem Kiffen aufzuhören und bestimmten Leuten nicht mehr über den Weg zu rennen. Du sollst ihn abschicken. Hörst du mir zur Abwechslung mal zu? Und nimmst du das etwa auf? Nee. Verarschen kann ich mich alleine. Die Lampe brennt Akku, doch. Akku, das ist der Akku. Ich lade. Akku? Wo wohnt die denn? Ich soll da einen Brief abschicken. Ich weiß nicht, warum. Du nimmst auf. Das ist der Akku, Papa. Ich habe nicht mal einen Plan, wo die Frau wohnt. Für was bezahle ich denn dieses Internet? Find die Adresse raus und schick ihn wofür? Ab. Wofür? Das heißt, wofür? Oh, wenn du so stolz bist auf dein Abitur, warum suchst du dir nicht einen Job? Ich habe einen. ABM. Gummi und kein Job. Du hast doch gesagt, Such dir was. Na, dir. Such dir. Aber doch nicht ABM. Na ja, klar, dass das jetzt kommt. Du wohnst in der Gartenlaube. Ja, und du? Zwangsarbeit und Spaß dabei. Na, da macht einer was aus seinen Talenten. Wolltest du nicht zur Bewerbung? War ich. Da war ich. Ich krieg einen Anruf. Sie rufen mich an. Alles klar. Ja, sie rufen mich an. Außerdem habe ich morgen noch ein anderes Gespräch. Aber das kann dir doch... Kann dir doch egal sein. Das ist doch gut. Wo? Wachschutz. Was soll's? Dich nehmen sie doch an der Kunsthochschule. Da wirst du dann eine geldscheißende Wollmilchsau. Wie oft noch? Das ist mir egal, ob ich damit Geld verdiene. Sollte es. Gut. Das sollte es auch, mein Freund. Ja, dann ist doch gut. Weil du niemanden, und zwar hinter keinem Ofen der Welt, hervorlocken wirst, wenn du mit einem alten Kassettenrekorder und deinem Handrührgerät rumziehst. Keinen Cent wirst du damit verdienen. Berlin. Die sind verschuldeter als Sachsen-Anhalt. 21% Arbeitslose. Wir haben 17. Wenn du mich fragst, hast du zwei Optionen. Hätte ich mal lieber die Chemiebude genommen. Erstens, du... Zum Beispiel, Chemiepark, Butylchlorid, ist nicht schlecht. Sparst du Geld zusammen für eine Ausrüstung und drehst dann richtige Filme. Oder Windräder. Windräder, wieso nicht? Du bist doch so ein Öko. Ich hab ehrlich gesagt keine Lust. Kann ich vielleicht mal ausreden? Ja. Was? Ja, sicher. Danke. Wo war ich? Zweitens. Ja, zweitens. Weißt du, was eine Filmausrüstung kostet? Zieh den Kopf aus dem Arsch und lies die Zeichen. Sie haben dich schon mal nicht genommen. Punkt. Meinst du vielleicht, mit einmal entdecken sie dein Genie? Wohnt die, also jetzt nochmal wegen dem Brief, wohnt die nicht in Bolivien oder so? Chile. Chile. Ja, Santiago de Chile, Herr Abitur. Ja, woher soll ich das wissen, Herr DDR? Das interessiert doch eh keinen. Aber mir erzählen, wie man zu quatschen hat. Was willst du überhaupt von der? Das geht dich gar nichts an. Gucke ich mir selber an, wie das Akku blinkt. Das Leben funktioniert nicht ohne großes Vergessen. Das ist von Balzac. Der Typ ist zum Niederknien. Wo die Armut aufhört, fängt die Habsucht an. Im passenden Moment fällt einem so ein Satz aber nicht ein. Im passenden Moment hatte ich auch nicht die verlorenen Illusionen zur Hand. Nur Gorkis Mutter, die mindestens 30 Jahre lang im Regal gestanden hatte. Ich fand, das passte und hab Margot drin beerdigt. Interessiert doch keinen, was Hermann und Detzky sagt oder... Rambo läuft gleich, Teil 1. Eins ist der Beste, kannst dir eine Scheibe abschneiden. Von Rambo? Ja, vom Film, wie man es macht. Latscht einfach durch so ein Dorf. Ich will doch gar keine Filme drehen. Latscht durch so ein Dorf, wird vom Bullen zurückgeschickt. Was macht Rambo? Latscht wieder durch das Dorf. Alles fängt mit den kleinen Sachen an. Ich drehe noch mal eine Runde. Jetzt noch. Prost! Mit den kleinen Sachen fängt's an. Hast du den Brief dabei? Also gut. Für deine Bewerbung, ich mach's. So, wie ich von der Nachtschicht komme. Ach Gottchen, was ist da? Läuft eine Wiederholung, irgendein Film? Stallone näht sich mit Nadel und Faden den Oberarm zusammen. Er liegt auf der Couch und pufft. Vati, schläft. Ich knips die Kiste aus. Dann nehme ich die olle karierte Wolldecke, weißt du, die immer so gekratzt hat, und decke ihn zu. Erinnerst du dich an die Decke? Die hat immer nach der Ostsee gerochen. Nach Salz, nach Sand. Nach verbrannten Schultern. Als Kind hast du dir die Decke an die Backe gehalten. Die war warm getankt. Ab zum Strand. Einmal habe ich 50 Mark auf der Düne gefunden. Und da wusste ich nicht, wohin damit. Dackelst ja nicht mit Handtasche zum Kleben. Also steckte ich mir den Schein ins Bikini-Oberteil und immer schön locker in den Hüften voran. Zum Mittagessen gab es was bei Birgits Imbiss. Schnitzel oder Bratfisch mit Kartoffelsalat. Die Decke lag auf dem Extrastuhl. Ein Eckchen? Nee, ein extra Eckchen für das Deckchen. Kennst du? Kennst du das noch? Abends, nachdem wir Sprotten gefuttert hatten und die Köpfe in Papier gewickelt oder, warte mal, wie hieß denn das? Staniol, ja, in Staniol gewickelt hatten, sind wir nochmal runter. Und wie jeden Abend zeigt dein Olle auf den Leuchtturm. Aha, das ist also der große Wagen. Mhm. Und die Jogginganzüge flattern im Wind und die Möwen fangen die Köpfe im Flug. So. So, das war früher. Und jetzt gehst du hin und deckst deinen alten Herrn mit derselben Decke zu. Meinst du, das soll so? So ungefähr? OBM. Was soll's, Philipp? Es gibt davon noch 40 Millionen im Land. Das ist Thilo. Alleinstehend, zahnlos, 42. Und mit wie vielen hast du es dir schon verscherzt? Also bei mir hat sich noch keine beklagt. Das ist so ein Maulheld. Und das kannst du überhaupt nicht beurteilen. Hast du dich mal angeguckt? Na, Madame ist wohl was Besseres. Als du bestimmt. Jutta, Alleinerziehende von 3 Kindern, Arschgeweih auf der Büffelhüfte, das erkläre ich jetzt nicht. Jutta ist 100% nett. Hör mal, hinterherrufen ist so gut wie hinterherrennen. Mich dünkt, ich sollte heute im Stadtpark noch ein wenig Mulch verteilen. Idiot, Penner, egal. Wenn sie dir schon hinterherrufen, dass du zurückkommen sollst. Ey, kannst du nicht eine Sekunde deinen Schandmaul halten? Ich versuche dir was zu erklären. Was war's nochmal? Wenn sie mir hinterherrufen. Richtig, genau. Kannst du nur einen Fehler machen, nämlich nicht zurückzugehen. So schnell. Du! Oder ist es doch nichts? Ich weiß nicht. Was jetzt? Weiß nicht. Dann musst du es rausfinden. So. Und du verrätst mir jetzt mal dein Problem, Thilo. Ich hab da gerade sauber gemacht. Gleich ist 4. Ich sorge dafür, dass du auch morgen noch was zu tun hast. Außerdem sollte der Herr Professor sich mal mit wichtigeren Dingen beschäftigen. Hast du ihm schon erzählt, dass mein Auto nicht durch den TÜV kommt? Dein Auto? Hör mal, ihm blutet hier das Herz. Ist das nicht eine Ironie, wo ich doch jeden Tag die Welt verschönere? Darüber musste man einen Film machen, Professor. Wie viel Umwelt zerstört wird, um die Umwelt zu schützen? Ich will Medienkunst studieren. Das hat nicht zwangsläufig was mit Film zu tun. Und worüber, wenn man fragen darf? Was ist Medienkunst? Ich glaube nicht, dass ich das hier darlegen möchte. Hör mal, schnallst du es nicht? Der Junge hat andere Sorgen. Die hat man aber gerne andere Sorgen, wenn man was überhaupt nicht darlegen kann. Verstehe ich nicht. Wer versteht denn schon? Es gibt doch genug, worüber man in diesem Land nicht sprechen darf. Was denn zum Beispiel? Du sprichst nicht. Na, zum Beispiel hier Klimawandel. Hä? Zum Beispiel. Alle reden vom Klimawandel, Tino. Alle. Die UNO. Ja, pass mal auf, mein kleiner Freund Pfiffikus. Die UNO, ja? Schon von dem, dem Unwetter in Dings, Griechenland, da Mazedonien, da Südeuropa, die Ecke, meine ich. Hast du das gehört? Ja, ich habe gehört, dass es da geschneit hat, ja. Und wann? Wann ist die Frage? Wir haben Juli. Wenn das so weitergeht, dann können wir bald Weihnachtsgeschenke kaufen. Weihnachtsgeschenke, na toll. Meine Kleinen, die haben alle im Sommer Geburtstag. Jetzt auch noch Weihnachten im Sommer, das kannst du dir nicht leisten. Siehste, da hörst du es. Ja, was? Was hört er denn? Na, dass wir doch bitte nicht von Erderwärmung reden. Am Gardasee, da gab es einen Hagelschlag mit 32 Verletzten. 700 Gramm schwere Dinger. Hagel, Eisklumpen. Juli! Und die sagen immer noch Erwärmung. Ich sag dir, die wissen einen Scheiß. Die wissen wirklich nur einen Scheiß. Die Saurier, die sind nämlich auch ausgestorben. Und zwar wegen einer Eiszeit. Eiszeit? Hä? Nee. Komet. Mein Sohn geht mir damit nämlich immer auf die Ketten. Die Eiszeit, die kam erst Millionen Jahre Mensch, darum später. Geht's hier überhaupt nicht. Doch, Thilo, genau darum geht's. Nee, dass du mich, nur Müll erzählst, nein, mich, den mich, ganzen Tag. Nein, nur Müll. Mich würde einfach mal interessieren, was hier dieser Filmmensch zu solchen eklatanten Widersprüchen zu sagen hat. Wovor alle so einen Schiss haben. Was habt ihr denn noch zu verlieren? Film. Dreht gar keine Filme, was haben Thilo? Die zu verlieren? Als wärst du der Erste, von dem er sich hier Tipps holt. Wie bitte? Na bitte. Wovon rede ich denn die ganze Zeit? Ich nehme mich morgen auf, ja, Thilo? Echt jetzt? Wo will er denn hin? Wo willst du nun hin? Warum reparierst du nicht einfach deine Karre? Was machst du denn hier? Mich anmelden? Also die Psychosoziale ist ein Gang runter rechts. Hier bist du richtig, wenn du dich bei Schlaganfällen und Leberzirrhosen zu Hause fühlst. Fühl ich. Du brauchst nicht auf die Knie zu fallen. Liebe Nicole, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich dich wegen deiner SMSen verlassen habe. Ich weiß, du bist kein oberflächlicher Mensch und ich hoffe, du weißt, ich bin nicht elitär oder sowas. Möchtest du mit mir zusammen an einer Tanke sitzen und über Leute lachen, die böse Onkels hören? Ich bitte dich, also wenn das jemand sieht, die behalten dich wirklich hier. Umso besser. Steh auf. Was habe ich denn zu verlieren? Ist das eine rhetorische Frage? Hm? Deine Jungfräulichkeit. Jetzt solltest du dich mal sehen. Technisch gesehen bin ich es gar nicht. Also, halb ich meine, es gab da mal so die Zeltsituation da bei so einem Metal-Festival. Die Freundin von dem besten Freund. Stopp, stopp. Meinst du wirklich, das will ich hören? Entschuldige, nee, ich hab... An mich gedacht? Hab ich. Aha. Aha, interessant oder aha, ein bisschen spät oder aha, informativ? Aha, ich hab noch ein paar Leute aufs Klo zu heben. Mhm. Mhm. Und zwar bis 6. Bis 6 und dann? Ja, genau. Wie genau? Ja, Feierabend, Casanova. Yes! Was ist los, Alter? Bist du in deine Aufnahme oder nicht? Andermal, ich hab's eilig. Ich will ja nicht frech klingen, aber ich habe auch keine extra Portion Lebenszeit zugeteilt. Ach komm, laber nicht. Du hängst rum, wir machen's morgen. Und wenn ich nur heute kann? Keine Zeit. Wie, keine Zeit? Ich sag, ich kann nur heute, du sagst morgen, dann sag ich, überleg mir's nochmal ganz. Ralf, bitte, ist wirklich wichtig. Ja, und? Ich bin eine Art Abfall, oder was? Wir haben einen Termin, wir haben einen Deal und ich krieg noch Geld von dir. Sehe ich nicht so. Wie? Du bestellst ja auch keinen Handwerker auf morgen, der Ralf, hält dich frei. Ralf, ich brauche deine Aufnahme nicht. Dann will ich, dass sie löscht. Was denn löschen? Na, das, was du schon hast. Du hast doch schon was. Ich will sehen, wie du es... Brauch ich nicht. Niemand braucht mehr irgendwas von dir. Wann checkst du es endlich mal? Niemand. Sanne nicht, Sebastian nicht. Niemand braucht dich. Hast du das? Arschloch, Alter. War's das? Du weißt schon, dass man sich immer zweimal im Leben sieht. Beim ersten Mal brechen noch Herzen, beim zweiten Mal sind's Knochen! War wohl nichts. Hast ihn abgeschickt? Beim Wachschutz, meine ich. Ich rede von meinem Brief. Hey, ja klar, deutlicher, oder? Was ist denn schiefgelaufen? Genosse Oberleutnant. Die Welt ist bevölkert von Arschlöchern. Das ist schiefgelaufen. Ja, wieso? Du hast ja Erfahrung. Interessiert die doch nicht. Hast du das denn gesagt? Der hatte meine Unterlagen doch auf dem Tisch. Die lagen doch vor ihm. Ja, also nicht. Er hat nicht nach der Armee gefragt. Gar nichts hat er mich gefragt. Er hat gesehen, dass ich graue Haare habe und hat erstmal kräftig gegähnt. Du musst doch Werbung für dich machen. Da weiß jemand Bescheid. Du hast 13 Jahre irgendwelche Dinge bewacht. Ich habe ein paar hundert Mucker zum Überleben und Töten abgerichtet und sich trotzdem noch vom Vieh abzuheben. Ja, dann sag das doch. Sowas nennt man Soft Skills. Willst du mich verarschen? Der sucht jemanden, der mit einer Taschenlampe durch die Kante rennt und nicht für Sorgentelefon. Sag mal, soll sie in eine Parfümerie fallen oder willst du sie gleich flachlegen? Wieso? Ist zu viel? Ja, allerdings zu viel. Wenn man den Mund nur so voll nehmen kann. Was haben sie denn auf der Post gesagt? Ja... Du hast mich verstanden. Nix, gar nichts. Du gehst zur Post, legst einen Brief hin und haust ab? 6,50. Was? Glaube ich. Sie hat 6,50 gesagt. Macht 6,50 dann. Und dann? Danke, tschüss, der Nächste bitte. Was weiß ich, krieg noch 6,50 von dir. Sie hat nichts gesagt, als sie gelesen hat, wo es hingeht? Warum interessiert dich, was sie gesagt hat? Sie hat nachgeschaut. Geguckt. Geguckt, was es kostet. Nach Bolivien. Chile. Chile, meine ich doch. Was habe ich gesagt? Bolivien. Habe ich? Hast du. Warum habe ich Bolivien gesagt? Vielleicht hast du es nach Bolivien geschickt. Nein, ich habe mich versprochen. Chile, Bolivien, sie ist doch in Chile. Das ging nach Chile, alles gut. Wie sehe ich aus? Wie jemand, der sich heute noch besonders witzig findet. Aber in 2 Jahren hast du der Ische einen Wanst geschossen. Da will ich dich mal sehen, Mr. Lässig, Mr. Cool. Du hast ihn nicht abgegeben. Quatsch. Ich war bei der Post. Sie sagen, es hat nichts nach Chile gegeben. Vielleicht... Hast du eine andere Bearbeiterin? Wovon verdammt redest du? Die Überseedinger lagern alle im selben Fach. Da war nichts drin. Ja, und wenn sie Schichtwechsel hatten? Was willst du überhaupt von der? Kannst du das Kapitel nicht du einfach... Du weißt sehr genau, was drin steht. Was? Nein! Du hast ihn gelesen. Es ist dein Brief. Du weißt, was drin steht. Nein, woher denn? Und dein Papa hat jetzt also einen Brief an die Margot Honecker geschickt. Nö. Du hoffst dich ein bisschen Rat für den missratenen Sohn. Aber sag mal, warum schickst du den Brief denn nicht eigentlich ab? An der Margot? Ja, und wenn sonst? Ich meine, die Leute schreiben Leserbriefe an der Zeitung, die schreiben Fanpost, die bemalen Wände, aber du tust so, als wäre das was vollkommen Krankes. Ja, was ist es? Das ist es. Das ist verrückt. Er macht sich Sorgen um dich. Meinst du echt, du kriegst dein Leben mit Medienkunst auf die Kette? Ja. Na dann. Was ist daran falsch? Gibt Schlimmeres. Sie könnt Schauspieler werden. Ja, wenigstens ahnt man da, was es ist, aber so völlig unbekannt. Ja, genau, das geht ja nicht. So völlig unbekannt. Das kennen wir ja nicht. Bleib schön in der versifften Zone stecken. Ach komm, also so schlimm ist es nicht. Nicht? Natürlich nicht. Nennen wir mal eine gute Sache. Alter, versifft ist bestimmt nicht das richtige Wort. Sag mir eine positive Sache. Tja, du gehst mir auf den Kranz, Mann. Wie sie die Wurst hier machen. Pff, die Wurst. Das ist alles, die Wurst. Jetzt reiß dich mal. Ich bin zufällig auch noch hier im Siff. Ich wollte mich vielleicht auch mal um die schnuckeligsten aller Patienten kümmern. Auf Kinderstationen. Aber erstens wollen das alle. Zweitens, ja, tut sich denn noch so ein Armutsrisiko wie Nachwuchs an? Entschuldige, sowas. Nein, drittens, jetzt lässt du mich mal ausreden. Bin ich genau richtig, wo ich heute bin? Ich weiß. Tut mir leid. Ja, das wird es. Denn die im Siff stecken gebliebene ist jetzt hundemüde von der Arbeit. Geschmust wird heute nicht. Wenn der Brief wirklich so ein Quatsch ist, warum wirfst du den dann nicht einfach weg? Liebe Margot, ich bedauere, dass ich von Ihnen keine Antwort auf meinen letzten Brief erhalten habe. Ich hoffe, es geht Ihnen gesundheitlich gut und auch sonst. Und nun zu meinem eigentlichen Anliegen. So sehr ich es mir auch wünsche, ich sehe für meinen Sohn keine realistische Option im Leben. Insgesamt scheint seine Auffassung geprägt vom Ausblenden der wirklichen, ihn umgebenden Verhältnisse. Da er sein Abitur gerade mal so geschafft hat, wäre wohl eine Lehrstellensuche am nächstliegenden. Das habe ich ihm auch gesagt. Doch sämtliche Betriebe, bei denen er sich beworben hat, gefielen ihm nicht. Irgendwann rückte er damit heraus, dass er sich für einen künstlerischen Studiengang beworben hat. Alles klar. Es kommt mir so vor, als hätte er für sich schon beschlossen, das wird nichts mehr, also kann ich es auch in irgendeiner Kunstuni absitzen, das Leben und hinterher in der Sozialschleife Runden drehen. Ich habe den Föhn kaputt gemacht, damit er damit keinen Unsinn veranstaltet. Vor ein paar Jahren habe ich ihn mit aufgeritzten Armen gefunden. Jeder Tag, den du aus dem Haus gehst, ist für mich eine Qual. Wirst du wiederkommen? Wirst du zugedröhnt sein? Ich bin froh, dass die Glatzen, die es ja hier gibt, nicht deine Freunde sind, Philipp. Doch das macht die Sache nicht sicherer. Letztes Jahr habe ich die Einladung zu deiner Uni zurückbehalten. Sie haben dich genommen. Ich glaubte, das würde alles nur viel schlimmer machen. Hallo, das ist nämlich aber flott. Willst du mich gleich schlagen oder willst du mich später schlagen? Ich glaub, beides. Das ist jetzt mehr als ausgemacht. 5 Euro hast du ja schon gekriegt. Ich brauche eine Penne. Katsching. Red weiter. Ey, komm, du willst Geld von mir fürs Übernachten? Katsching. Für dumme Fragen auch. Wie viel? 400 wäre nicht schlecht. 400 Euro? Hey, wenn ich gewollt hätte, dass der gesamte Laden mitkriegt, dann hätte ich hier ein Schild hingestellt. Ja, hast du Stress oder was? Hat's was mit deinem Gewerbe zu tun? Nein, Mann, ich vertick nicht mehr. Das ist viel schlimmer, Alter. Was denn schlimmer als durchgeschossene Drogenopfer? Das Amt. Kannst du mir nur helfen? Ich brauche nur was, um Strom und so zu zahlen einfach. Strom? Ja, Strom. Nie gehört, oder was? Verrat mir mal, wie du den ganzen Behördenkram ohne Strom erlegen willst. Briefe, Atteste, Widersprüche, wie willst du dann deinen scheiß Computer? Moment. Du hast keinen Strom? Nee, ich hab so einiges nicht. Aber mit irgendwas muss ich ja anfangen. Ne? Mann, kennst du die Rutsche im Atlantis? Da gibt's so eine Wasserrutsche. Geht wie so eine Spirale und so. Waren wir denn nicht mal zusammen mit Sanne oder so? Nee, glaub nicht. Aber wie kann man denn keinen Strom haben? Apropos, schon gehört? Die soll wieder in der Stadt sein. Angeblich Sommerferien. Um zu lernen. Irgendwas gehört, oder? Nee, hab ich nicht. Aber was ist denn jetzt mit dem Strom? Der Rutsche. Sagen wir so. Ich bin auf so eine Rutsche gestiegen. Nur, dass es nicht irgendwann vorbei ist, sondern es geht immer weiter straight abwärts. Tiefer und tiefer. Und dass unten kein Wasser wartet, sondern was weiß ich, Alter. Irgendein Scheiß. Ich kann's abheben. Ich brauch's aber wieder, wenn sie mich zur Aufnahmeprüfung einladen. Also wenn... Ja, komm, Junge. Eben weil du keine Eier hast, fragst du mich doch. Lass mal gepflegt 10 Biere zwischen und dann wird das. Der Rest fühlte sich für den Moment echt gut an. Aber er entzieht sich nüchterner Betrachtung. Helliger, ja. Einmal hat er, steckt er einfach den Zahn von so einem Typ in seiner Hand, Alter. Und wen trifft er in der Notaufnahme? Den selben Typ, Alter. Und der hat natürlich nichts draus gelernt. Wird sofort wieder frech, fängt sich direkt wieder einer. Alter. Die ganzen Nähte platzen auf. Ja, Ralf, die Kohle, ich brauch die wieder. Wenn ich angenommen werde, ich brauch die Kohle. Hey, hey, kein Ding, Alter. Bis dahin habe ich genug. Scheiße. Was? Was denn? War da auch schon was passiert? Sean ist weg. Ja. Na, ihr Sohn. Ach schon. Wie weg? Irgendwann muss das passieren. Was passieren? Was ist denn passiert? Der ist abgehauen. Ja, soweit habe ich es auch verstanden. Ach, guckst du keine Nachrichten? Die haben Katastrophenalarm ausgelöst. Lass mich doch mal mit deinen Endzeitfantasien in Ruhe. Worauf wartest du? Katastrophenalarm? Das ist keine Fantasie. Ja, was soll ich denn machen? Suchen? Polizei? Nee, danke. Riesenprack, das schwimmt alles weg. Das wird bei uns nicht anders kommen. Jetzt halt doch mal den Rand. Mensch, wenn der sich beim Deichen rumtreibt, der kann ihn Zinkser kaufen. Tilo! Warum nicht die Polizei? Ja, und dann? Dann nehmen die mir gleich alle drei weg. Aber das ist doch Quatsch. Ja, was weißt du denn, du Student? Der Vater, ja, von meiner Kleinsten, der hat mich richtig runtergerissen. Aber nee, man ist ja schön blöd und fällt wieder drauf Ach, rein. Liegt das jetzt an mir? Das muss jetzt hier nicht auch noch auf den Tisch. Bei mir hat sich noch keine beschwert. Interessiert ihn doch nicht. Ihr Junge, der hat uns nicht erwischt beim... Es geht keinen was an. Bitte, jetzt lass doch mal das Ding. Ja, und dann, du Schlaumeier? Gehst du ihn zu? Beim Pimpern. Wie er das letzte Mal weg war. Ich hatte diesen miesen Typen am Start, der nichts gemacht hat. Gar nichts. Und dann habe ich meinen Sohn in der ganzen Stadt gesucht. Weil irgendwo zwischen Schule und zu Hause hat er sich einfach in Luft aufgelöst. Ich habe die Kleinen dann zu Hause gelassen und bin den Schulweg nochmal hoch und runter. Alle Hinterhöfe abklappern. Es war ja schon kurz nach 5. Ich war überall. Auf jedem Spielplatz, auf jeder Baustelle, am Bahnhof, beim Imbiss, an der Gotsche. Ich habe bei wildfremden Leuten geklingelt. Wildfremde Kinder angehalten. Hier habt ihr meinen Sohn gesehen. Klasse 4b. Und dann zwei Polizisten. Erklären mir, dass er mit so verbotenen polnischen Böllern Briefkästen in die Luft gejagt hat. Ich sag, nee, mein Sohn hat keine Böller. Woher denn? Der hat doch gar kein Geld für sowas. Der eine Beamte, der hat mich so wütend gemacht. So ein Superschlauer. Und diese Sprache, Verletzung der Aufsichtspflicht, laber. Ich schrei einfach. Ich kann mir selber zuhören beim Schreien, aber ich kann nichts machen, nicht aufhören zu schreien. Ich schrei rum, schrei die Polizisten an. Vielleicht passt mir einfach nicht ihr scheiß ordentlicher Ton. Dieser scheiß Ton. Deine Frau ist doch nur zu blöd, dich zu verlassen. Und ich hab gesagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und wie meiner dann zu mir gekommen ist und mich umarmt hat und gesagt hat, tut mir leid, Mama. Der kapiert ja nicht, was er gemacht hat. Der kapiert überhaupt nichts. Und ich auch nicht. Du kannst davon ausgehen, dass jeder Stein zweimal umgedreht wird. Meine Bekannte beim Jugendamt schuldet mir noch einen Gefallen. Du hast Bekannte beim Jugendamt? Ich habe ihr geholfen, ihren Typen in den Wind zu schießen. Der war mal keine Zeile wert. Werbung. Scheiße, ich denke, wir haben Flut. Ich würde ihm ja selbst antworten, aber meine Schrift kennt er halt. Wozu gibt's Computer? In die Ecke wird er auch denken. Deine Schrift ist weiblich. Du klingst, als hättest du meine Schrift schon mal gesehen. Abgesehen davon wird die Honecker ja wohl eher altertümlich schreiben, also eher so wie meine Oma oder so. Na, mach so. Das ist keine Frage von Geschlecht, sondern von Generation. Dann mach's altertümlich. Mit Schnörkeln und Runen oder was? Runen sind was anderes. Nazis schreiben Runen. Ja, frag die doch. Frau Honecker schreibt keine Runen. Sie ist kein Nazi. Nicht? Du wirst einen Poststempel aus Ecuador brauchen. Chile. Das glaubt ihr doch eh alles nicht. Fast der 10-Meter-Marke. Die sächsische Sintflut von 1845 wurde längst übertroffen. Na bitte. Im Kampf gegen die Naturgewalten versuchen die Opfer und Helfer, das Wasser Sandsack für Sandsack immer wieder aufzuhalten, oft ohne den Hauch einer Chance. Ich bin's. Du Scheiße. Entschuldige, Philipp, ich wusste, dass es irgendwann passiert. Nenn mir jetzt bitte keinen Termin, wo ich schwarz tragen muss. Du musst nicht kommen, nur was vorlesen. Aus unerfindlichen Gründen hatte ich mir gewünscht, dass er wieder vor der Schreibmaschine saß und die Nachbarschaft unter Beschuss nahm. Dass ich in die Tür treten würde. Ich ergebe mich. Aber da war er nicht. Er war weg. Papa! Papa! Mensch, Odetzki! Komm. Komm raus da. Du stehst im Schlamm, komm raus da. Guck dir das an. Ja. Das ist ein... Was ist das? Kuh. Das ist eine Kuh. Guck dir das an. Die ist tot. Komm, du hast keine richtigen Schuhe an. Komm jetzt. Wohin denn? Nach dem Garten, nach Hause. Komm jetzt. Sie haben dich genommen. Ich weiß, komm. Sie haben dich genommen. Reden wir gleich. Letztes Jahr schon. Ich hab den Brief noch. Ich hab dir doch geschrieben. Was? Geschrieben. Ich hab's doch nur gut gemeint. Erzähl kein Mist jetzt, Papa. Komm aus dem Wasser raus, ja? Du musst doch fahren. Ich fahre nicht weg, Papa. Komm, ich bleib bei dir. Nein, komm, nein, du musst wegfahren. Hier, ich hab ihn noch. Den Brief. Sie haben dich schon letztes Jahr genommen. Nee. Das glaube ich jetzt nicht. Gratuliere. Jetzt sieh zu, dass du den Zug erwischst. Zieh dir erstmal die nassen Klamotten aus. Komm, helf dir dabei. Nimmst du noch auf? Hoch damit. Nimmst du auf? Die Lampe leuchtet. Ich mach sofort aus. Ja, lass laufen. Quatsch. Wenn du es brauchst. Ich wollte dir noch was mit auf den Weg geben. Hast du doch. Was denn? Ich hab dich um ein Lebensjahr beschissen. Wir sind uns nur auf den Sack gegangen. Wir haben Rambo geguckt. Ich habe eine Backpfeife verdient, aber dass du dich dabei über mich lustig machst. Mach ich nicht. Ehrlich, Papa. Er wollte einfach durch ein Städtchen namens Hope. Nur mit dem Reden hat er es nicht so gehabt. Nee, das ist nicht so sein Ding. Ostsee-Mixer. Ostsee. Spinner. Sehr geehrter Herr Odetzki, vielen Dank für Ihren Brief. Obwohl er mich mit Ihren privaten Umständen geltender Sorge erfüllt, fiel es mir schwer, mich rechtzeitig zu einer Antwort durchzuringen, die Sie verdient haben. Leicht werden Sie als der einfühlsame Charakter, der sich mir aus Ihren Worten konturiert, begreifen, wie unsäglich schwer mir das Festhalten dieser Zeilen fällt, da eine Schilderung wie die Ihre alte wie neue schmerzhafte Wunden reißt. Als von den einschneidenden historischen Prozessen besiegte, besiegte, sah ich mich in den letzten Jahren veranlasst, die vergangene Dekade unseres sozialistischen Versuchs Revue passieren zu lassen. Nach recht harten inneren Kämpfen, die sich in mir und vor meinem Gewissen abspielten, war auch ich dem Abgrund ohnmächtiger Erstarrung und Resignation oft nicht fern. In einer Stunde tiefsten Entsetzens über das eigene Versagen und größter Ratlosigkeit griff ich nach einem Buch, das mich seit meiner frühesten Jugend begleitet hatte. Es handelt sich um Gorkis Mutter. Oh, schau. Sie werden es vielleicht kennen. Ja. Ich fand meine Lieblingsstelle die Rede des jungen Arbeiters Pavel vor Gericht. Sie sind geistig versklavt, sagte er zu den Richtern. Wir nur leiblich. Sie können dem Druck und den Gewohnheiten nicht entrinnen. Einem Druck, der sie seelisch getötet hat, uns hindert nichts, innerlich frei zu sein. Mir fiel es wie Schuppen von den Augen, dass auch wir, mein Mann und ich, nicht dem Druck und den Gewohnheiten entrinnen konnten. Waren auch wir also geistig versklavt? Was sagen Sie? Aber nun wird es Zeit, dass nicht der Sohn, der seine eigenen unsicheren Schritte in diesem durchaus unrichtigen Leben von alleine geht, sondern der Vater sich in Bewegung setzt. Herzlichst, die ihrige Maggie. Maggie. Ist er zurück? Hast du die Nachrichten gehört? Die sagen, wir werden evakuiert. Ich kann nicht mehr mitnehmen, nur das Nötigste. Ist sein Sohn hier? Wieso? Hat er jetzt schon wieder was ausgefressen? Wo ist er? Ja, der ist oben. Sein Zeug holen. Jutta, sag ihm mal, Erderwärmung heißt Dürre. Was? Na, Erderwärmung heißt Dürre bei uns im Sommer, nicht Flut. Und frag ihm mal, wie er das zusammenkriegt. Die ganze Zeit passiert nichts. Und jetzt die Katastrophe. So sieht's aus. Hör mal, ich muss... Ich auch. Wo? Bist du angenommen? Brauch mich bloß immatrikulieren. Fahr direkt hin. Hey, Glückwunsch! Erderwärmung heißt Dürre. Bla, bla, bla, bla. Ja? Tschüss. Wir sind auf ganz anderes gefasst. Hör mal, da musst du aber noch mal ran. So. Ist noch nicht genug aufgepumpt. Klar. Ein verregneter Sommer, in irgendwelchen Gebirgen schmilzt es wie blöde. Ey, komm, wir knallen uns aufs Dach und trinken eine Pulle Wein. Und gucken uns das an. Ich kann nicht. Natürlich kannst du, Mann. Zwangsurlaub. Nicht für mich, mein Zug fährt bald. Ach, jetzt verstehe ich. Wolltest dich aus dem Staub machen? Nee, also deswegen bin ich ja hier. Du bist hier, um mir zu sagen, dass du abhaust? Ja, also nicht so hart. Als Verabschiedung? Ja, wie geil. Da gehe ich mir einen Nutscher von kaufen. Ich hab gedacht, Nicole... Du hast überhaupt nichts gedacht. Hättest du gedacht, hättest du gesagt, guck mal, Nicole, du heiße Ische, ich muss da jetzt schnell hin und das kann demnächst öfter mal vorkommen. Aber die und die Verbindung steht. Darauf kommst du natürlich nicht. Ich wäre vielleicht noch... Soll ich lachen? Weißt du, was dein Problem ist? Bei dir ist nie was klar. Wahrscheinlich spielt sich die Klarheit in deinem Kopf ab. Aber es kommt nur ein paar so unzusammenhängende Fetzen Doch, kommen daraus. Gibt, jetzt ich lässt du mich ausreden. Du wolltest für immer Tschüss sagen. Wahrscheinlich bist du überhaupt nicht zu Gefühlen fähig. Fertig? Es gibt schon ein paar Dinge, die mir wichtig sind, die für mich klar sind. Ach? Ja, du zum Beispiel. Ja, lüg doch nicht. Ich war noch nicht fertig, Mann. Du denkst nicht weiter als von dir zu dir. Und damit es nicht auffällt, abhauen. Schon wieder. Kannst du doch was anderes? Mann, reden kannst du nicht, streiten kannst du nicht, ficken kannst du nicht. Gibt's noch was? Ja, du verpasst die Chance deines Lebens. Ja, oder eben auch nicht. Ey, besorg's dir doch selbst, wirklich, ey. Ich gehe nämlich nach Berlin, da ist alles besser. Alter, du bist ein Vollidiot, wenn du jetzt gehst. Die ganze Stadt spielt verrückt. Das ist nicht geil, Alter. Wenn du hier bleibst, kriegst du viel mehr als deine 400 zusammen. Ey, du glaubst nicht, was ich alles schon aus den Buden ziehe, Mann. Habe ich auf dem Bollerwagen. Komplett neu, Alter. Fernseher, Alter. Was brauchst du? Schmuck, Küchengeräte, DVD-Spieler, Kopfhörer. Hier, Mann. Für dich. Ey, das glaube ich nicht. Du plünderst? So würde ich es jetzt nicht nennen. Ich rette. Ich rette das Zeug vor den Fluten. Morgen werden die sowieso Schrott. Den Rest zahlt die Versicherung. 400, ja, kein Problem. Ich nehme das nicht. Na, Komm schon, wer ist so blöd und lässt so viel Kohle in der Couchpolsterung? Das schwimmt doch alles weg, Mann. Wann musst du denn los? Heute noch. Morgen ist Einschreibungsschluss. Ich hab gesagt, ich nehme das nicht. Und wie willst du hinkommen? Ein Taxi? Na, jetzt kannst du ja. Das war Spaß. Ich nehme das nicht. Ich fahre mit der Bahn, was sonst? Ja, würde ich mir mal einen Blick in die Glotze werfen, Alter. Guck mal, es geht gar nichts. Der Bahnverkehr ist eingestellt. Mach mal Ton! Hast du nicht mal gesagt, du lachst dich kaputt, wenn alles den Bach runtergeht? Genau gegen diese Dämme drückt, die hinter mir noch fieberhaft von tausenden Bitterfeldern aufgebaut werden. Ist das nicht dein Alter? Da, der Vater. Die mit Sand gefüllt wurden. Das war er doch beim Sandsackstapel, war das nicht? Und zieh nicht so ein Gesicht, Philipp. Wenn du mich fragst, der sieht glücklich aus. Die sehen alle glücklich aus. Sehen alle glücklich aus. Passiert endlich mal was. Letztes Jahr habe ich die Einladung zu deiner Uni zurückbehalten. Sie haben dich genommen. Ich glaubte, das würde alles nur viel schlimmer machen. Das wird ein Fehler gewesen sein, dass ich dich hintergangen habe. Auf der anderen Seite brauchtest du vielleicht noch ein Jahr, um zu reifen. Ich bin sicher, das werden sie dir an der Uni genauso bescheinigen. Und von körperlicher Erschöpfung bist du ja bei deiner Maßnahme nicht gerade zusammengebrochen. Bei deiner ABM. Ich bin's. Ich hab mir gedacht, wenn du Aufnahmen brauchst, quatsch dir eben die Mailbox voll. Zu so Themen, die uns alle irgendwo angehen. Dich, Sanne und mich zum Beispiel. Denkst du echt, sie kann sowas für sich behalten? Sanne? Und so geschickt? Ich hab's am nächsten Tag schon geblickt. Oh, da war ein Reim drin. Geschickt, geblickt, gefickt. Hey, es ist Nicole. Kannst du mich mal anrufen? Ein paar Dinge, die ich loswerden wollte. Hörspiel von Dirk Lauke. Frei nach seinem Roman mit sozialistischem Gruß. Sie hörten als Philipp Sebastian Utzendowski. Hermann Charlie Hübner. Nicole Mareike Beikirch. Ralf Nico Seifried. Jutta Laura Block. Thilo Clemens Dönicke. Und als Maggie Anita Wulezica. Ton und Technik Wolfgang Rhein, Bernhard Raser und Judith Rübenach. Musik Bernhard Raser und Ira Göbel. Regieassistenz Rike Lange und Konstanze Renner. Regie Dirk Lauke. Besonderer Dank an Gabriele und Olaf Kaiser, Simone Wild, Clemens Leuschner und Igolosi Briganti in Kreuzberg. Wo sonst? Kommst du mir? Zum Adia in Bits am Bahnhof Eberweide. Produktion Südwestrundfunk 2017. Dramaturgie Andrea Oetzmann. Ein paar Dinge, die ich loswerden wollte von Dirk Lauke, steht für ein Jahr auf unserer Homepage oder in den beiden Apps SWR2 und ARD Audiothek zum Download bereit. Nächsten Sonntag hier in SWR 2 um 18.20 Uhr die Ursendung Baderpanik von Oliver Kluck.